Es regnete doch immer, als Minuten später zwei Polizeifahrzeuge vor der Scheune hielten. Kommissar Glockner war so verblüfft, dass er gar nicht danach fragte, wieso sich sein Azubi Arnold Hansen der TKKG-Bande als Helfer zur Verfügung gestellt hatte. Ihr habt ja mal wieder ganze Arbeit geleistet.